Tee wie immer, Milord? Natürlich wie immer, James. Aber dann gnadenlos. Mit. 2000. So, 23:05 Uhr, zweite Stunde Nachtschwärmer Spezial mit Charlie 2000. Natürlich haben wir noch ein Gewinnspiel oder zwei. Also eins mindestens. Komm, Charlie, lass das, Charlie. Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Charlie, lass dir einen Bart stehen. Die Diskothek, wo er die neuesten Platten spielt, liest er traurig und allein, denn ein jeder will bei ihm sein, wenn er an seinem Mischpult steht, der Disco-Charlie. Charlie. Sound total. Ja, das stimmt. Herzen, hörst du mich? SOS, ich liebe dich. Immer du, ich und du. touch this. Hier ist der große Private. So, das Charlie's Jingle habe ich jetzt auch besonders mal extra durchlaufen lassen. Deswegen muss ich doch die Termine durchgeben vom kommenden Wochenende. Nämlich am Freitag, am kommenden, da ist Charlie in Scherzheim. Das ist direkt bei Lichtenau in der B36 im Festzelt. Dann am Samstag, am kommenden, da ist dran die riesengroße Schwarzwaldhalle in Appenweier. Let me So, gleich 23.13 Uhr. Und dein das nächste Nachtschwärmer-Gewinnspiel steigt hier wieder. Viererblock, Mixe ohne Ende. 10 Mark. 1, 2, 3, 4. So, da ist die Frage, wie hieß die Gruppe? Und wer ist aus dieser Gruppe als absoluter Weltstar hervorgegangen? Das ist dann die Frage Nummer 1. Also wie gesagt, ein Viererblock wieder, sonst wäre das viel zu einfach. 10 Mark verdient, viel zu einfach. Jetzt kommt gleich die Nummer 2, die Frage 2. Ach, ist das geil. Ach ja, wie immer. Wie heißt diese Gruppe? Ja, die Frage ist, wie heißt die Gruppe? Genau, 23.20 Uhr. Und hier ist das Nachtschwärmer-Gewinnspiel. Und 10 Mark liegen im Pott schon wieder. Jetzt kommt die dritte Frage. Wie heißt die Gruppe und wie heißt der Leadsänger? Fürchterlich schwierig. Super stark, der Mixi. Aber ich sag's nicht, wie die Gruppe heißt. Aber da war einer der besten Songs von denen drin. Das ist die Frage Nummer 3. Jetzt kommen die Vierer. Disco Radio. Vierte Frage und letzte Frage. Wie heißt der Sänger? So, das ist jetzt ein Medley, nicht von ihm selbst gesungen. Müssen wir also rauskriegen, wie er heißt. Wie heißt der Sänger, der diese Songs original singt? Some guy tells you I don't care and tells you lies. Well, I'm the peer, don't talk to him. And if he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do. Don't talk to him. If you should tell me that I'll always be the one you'll always love so true. And I can't tell you, I could easily fall in love with you. There is a rose in Spanish Harlem. From Marrero's up in Spanish Harlem. Kind of slow, and there she was smiling. It made me feel good the day I met Marie. With a laughing eye, she tossed her hair and tantalized. She came to touch me, then she'd gone just like a summer breeze. She's just a devil woman with evil on her mind. Beware the devil woman, she's gonna get ya. She's just a devil woman. Und ihr kennt die heißeste Telefonnummer im weiten Radioland? Ja? Und hier ist die heiße Telefonnummer. Für den heißen Gewinn 07-221 für Bahnmann und dann die 700. Schönste, was wir so tun können, ist und dreimal die 7. Radio Action, Radio Action. Ich glaube, eigentlich ist es völlig unnütz, immer die Telefonnummer durchzusagen, weil kaum ist das Gewinnspiel gelaufen, sind alle Leitungen schon zu. So, ich nehme meine Kandidaten rein, da habe ich mal den Wolf, ich habe zwei Wolfgangs dran. Erstmal den einen. Wolfgang, du bist woher? Aus Reutlingen. Wolfgang aus Reutlingen, 35 Jahre. Wolfgang, was meinst du, was ist das alles jetzt war hier? Ich würde sagen, das war Wem. Erstes war Wem, ja. Und wie heißt der Leadsänger, der da vorgegangen ist? George Michael, richtig. Blackbox war das zweite. Dritte war Stone. Und wie hieß der Leadsänger? Genau. Und Cliff Richard, genau. Ja, das ist ja. Schon wieder alle aus dem Rennen. Die 10 Mark gehören dir. Bleib dran.

Tja, dienstags und mittwochs Nachtschwärmer-Spezial mit Charlie 2000. Und das ist die beste Adresse für Platten oder Mixe, die man nicht alle Tage hört. Ganz bestimmt nicht. Hey guys, every time you want, you can do it. If you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby. Wow! So, das muss ich nur ganz kurz reindrücken. Kommendes Wochenende, nämlich Freitag, 5. Juli, ist Charlie im Festzelt in Scherzheim. Das gehört zu Lichtenau und ist an der B36. Und übrigens, schönen Dank für den Besuch letztes Wochenende. Freitag, Samstag war es super wieder. Und das Wetter ist auch jetzt wieder bestens. Am kommenden Samstag, den 6., da ist Charlie in Appenweier in der Schwarzwaldhalle. Und das ist einfach der Treffpunkt für alle. Und dann jetzt schon vormerken, eine Woche später, da geht es nämlich schon donnerstags los, weil die Schulferien anfangen. Am Donnerstag, den 11., ist Charlie in Unshorst, das ist bei Bühl, beim VfB, im Festzelt. Aus Anlass des Ferienbeginns, Freitag, 12. Juli, Schuttern, das ist bei Friesenheim, im Festzelt. Und Samstag, 13. in Greffern, beim TuS, auch im Festzelt. Hurricane, die Superdisco in Kehl. Das Schmuckstück von Kehl. Morgen wieder, donnerstags wie immer, Stereo trinken. Und bei diesem Wetter haben wir sowieso einen Riesendurst. Da gibt es nämlich alles doppelt. Einmal bestellen, zweimal bekommen. Aber nur einmal bezahlen. Freitagseintritt frei. Und samstags geöffnet bis morgens um 5 Uhr für nur 6 Mark Eintritt. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Und jetzt in dieser Show. Der Knaller! Die todesgeile Übernummer. 23:30. Das Wahnsinnsteil! Total krass. Völlig ausgetroppt. Und jetzt in dieser Show. Adi, gib's uns. Absolute Höhe. Non-stop, non-stop, non-stop, non-stop, non-stop. Genau, jetzt kommt nämlich noch eine Preisfrage. Und zwar nur eine einzige Frage. Wie heißt dieser Mann? Das ist ein ganz toller Remix von seinem Song, bei einem weltbekannten Song. eigentlich Sünde, dass ich jetzt da reingehe. Aber der Helmut aus Barmental ist dran. Helmut, ich grüße dich. Grüß dich, Charlie. Und du bist vom Radio Ladies Fanclub, hast du gesagt? Ja, ja, wir haben in Barmental einen Radio Ladies Fanclub. Ja, wie das? Ja, ja, das ist sagenhaft. Und hier downloadet Radio Ladies First. Und seit Nachtschwärmer natürlich. Auch natürlich, ja. Ja, okay, ja. Also, ich höre. Das ist ja ganz klar. Weh, du hättest das nicht richtig gewusst, du. Hättest du mir 10 Mark schicken müssen. Bleib dran, ich schicke dir die zu. Machine. The way I like it is the way it is. I've got my dig it, he's got his. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene. I want to count it off one more time, yeah. Go ahead, though. You want to hit it like you did on the top, fellas? Hit it like you did on the top. Machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Hat ein bisschen Probleme gehabt in letzter Zeit. Aber trotzdem, sein Song ist der beste. Hey! 23:47 Uhr. Hallo! Version, wir sind die Roboter. Da muss ich noch was bekannt machen. Samstag, 10. August, süddeutsches Manta-Treffen. In Altenheim im Festzelt, im riesengroßen Festzelt, muss ich schon sagen. Und da haben wir ein riesengroßes Beiprogramm. Schönste Manta, der schönste Manta, der gekürt wird von einer Jury, bekommt 1000 Mark, also der Fahrer und seine Tussi. Und damit war das Stichwort schon wieder gegeben. Also ein Mann, damit muss ja wohl loswerden heute. Gut. Ein Wanderfahrer hält an einer Ampel. Seine Freundin ist auch dabei. Neben ihm hält ein Porsche. Beide kurbeln die Scheiben runter und der Porsche-Fahrer fragt, was hat vier Beine und ist unheimlich blöd? Wanderfahrer, keine Ahnung. Porsche-Fahrer, du und deine Freundin. An der nächsten Ampel hält ein Golf neben dem Manta. Wanderfahrer zu dem Golffahrer. Was hat vier Beine und ist unheimlich doof? Der Golffahrer, nee, keine Ahnung. Wanderfahrer, meine Freundin und ich. Das ist doch nicht normal. Alles klar, hier ist der große Primate. Legen wir aufs Paket hier zum Schluss. Wir sind Status Quo. Super, Daddle Little Day. Ja, morgen Abend ist Charlie wieder dran. Da ist wieder Nachtwärmer Spezial. Darf ich nur einen Mann, David's los? mich juckt's. Ich muss euch noch einen reindrücken. Ja? Okay. Okay, also aufgepasst. Kommt ein Manta-Fahrer in eine Werkstatt. Ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, ja? Also sagt er, ey Meister, Mann ey, hast du mal einen Draht für mich? Ich stehe um die Ecke und habe den Schlüssel stecken lassen, die Autotür ist zu. Darauf der Meister, okay, aber bringst du wieder zurück? Ich habe nur einen Draht. Ich brauche den nachher wieder. Ist okay, ich bringe ihn gleich zurück. Als er nach 2 Stunden noch nicht wieder da ist, schickt der Meister seinen Lehrling los, um mal zu sehen, was da so los ist. Nach 5 Minuten kommt der Lehrling zurück, kopfschüttelnd und sagt, Meister, das glauben Sie nicht. Was denn? Ist er abgehauen? Nee, der steht noch da. Er hat den Draht durchs Fenster gepökelt und versucht, seinen Schlüssel zu erwischen. Und auf dem Beifahrersitz sitzt seine Freundin und schreit, links, mehr rechts. Das war's dann beim Großprivaten heute am Dienstag, den 2. Juli. Tschüss! We've got the radio you want. We've got the radio you want. We've got the radio you want. We've got the radio you want. We've got the radio you want. We've got the radio you want. We've got the radio you want. Genau 0 Uhr, hier ist das gemeinsame Nachtprogramm von Radio RBR und Radio Victoria. Zur Verkehrslage, es liegen keine Störungsmeldungen vor. Allen unterwegs weiterhin eine gute Fahrt. Nachrichten.